Willkommen zu Mumpitz und Glitzer Rewatch Sex and the City Staffel Nummer 2, Folge Nummer 16. War es schön für dich? Was it good for you? Hallo Nils. Hallo Chris. War es denn gut für dich? Ja, es war super. Ja, das ist doch schön. Jetzt können wir podcasten. Fangen wir wie immer mit deiner Inhaltsangabe an. Charlotte hat Angst, dass sie schlecht im Bett ist und meldet sich und die Freundinnen bei einem tantrischen Seminar an. Sam überlegt, ob sie das Angebot eines befreundeten schwulen Pärchens annimmt, mit ihnen einen Dreier zu haben. Carrie lernt Patrick kennen, weil er ihr eine Kippe an den Arm schnippt. Dass er Alkoholiker ist, ist kein Problem für sie, aber nachdem sie einmal Sex hatten, kann er davon nicht mehr genug kriegen. Als sie ihn mal nicht bei sich übernachten lässt, wird er rückfällig. Fangen wir mit Charlotte an, würde ich sagen. Ja. Charlotte hat sich so einen Doc Bram Walker angelacht, der permanent nur arbeitet und unfassbar müde ist. So müde, dass er beim Sex einschläft. Einen orthopädischen Chirurgen. Ja, Entschuldigung, Fachrichtungen, ich achte auf sowas. Keine Ahnung, wie ich da reagiert hätte, aber ich kann irgendwie nachvollziehen, dass Charlotte irgendwie total frustriert ist und auch die anderen Mädchen. Echt? Ich bin schon eingepennt beim Sex. Beim Sex eingepennt? Ja, natürlich bin ich schon beim Sex eingepennt, klar. Okay. Ich verstehe nicht, warum sie das so persönlich nimmt. Manchmal ist man doch einfach müde. Ja, weiß ich nicht. Also beim Sex einzupennen, ist glaube ich nicht so sonderlich prall. Okay, du würdest es persönlich nehmen, ich verstehe. Ja, ich glaube, ich würde das auch persönlich nehmen. Ja, das Lustige ist, sie infiziert ja die Mädels damit ja schon, dass sie so Angst davor hat, irgendwie dann nicht so gut im Bett zu sein, sodass sogar Samantha irgendwann auf den Trichter kommt, dass sie irgendwie sich total unsicher ist. Aber zu der Geschichte kommen wir dann später. Charlotte möchte sich dann halt in den auch die Latte ziemlich hoch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Um das schon mal vorweg zu beurteilen. Ja, okay. Definitiv. Wir bleiben bei Charlotte. Also Charlotte entschließt sich dann einen tantrischen Kurs zu besuchen und meldet ihre Freundinnen dann auch gleichzeitig mit an. Das ist auch so eine Sache, das geht auch gar nicht. Oder? Nee, das geht auch wirklich. Tantra-Kurs und meldest deine Freundinnen an, mitzukommen, ohne nachzufragen. Ja. Würdest du da mitgehen? Ja, aber nur, um dann diese Stimmung zu haben, die dann tatsächlich auch da herrscht. Also dieses totale, also Charlotte ist ja dann die Einzige, die das Seminar ernst meint und die anderen machen sich halt permanent darüber lustig. Wobei die jetzt nicht in der letzten Reihe sitzen oder so, sondern die sitzen eigentlich mittendrin und lästern die ganze Zeit. Eigentlich schon eine Frechheit, ja, oder? Ja, ich würde den Kurs nach 3 Minuten abbrechen. Ja, definitiv. Also das heißt, sie sind überhaupt nicht bei der Sache und natürlich sind sie das nicht, weil sie halt nicht selber beschlossen haben, da hinzugehen, sondern weil sie ab und angemeldet wurden von Charlotte. Also nur so als Antwort, nein, wenn ich dann mitgehen würde mit meiner Freundin, die mich damit angemeldet hat, könnte ich das ganze Ding, glaube ich, auch nicht ernst nehmen oder weiß nicht. Ich fände es, glaube ich, schwierig, mich da auf die Arbeitsatmosphäre einzulassen, wenn meine besten Freundinnen alle da mit bei sind. Also ich kann das ja so ein bisschen vergleichen oder, ja, okay, schwierig. Hast du schon mal ein Tantra-Seminar gemacht? Nee, das habe ich nicht, aber ich würde das so ein bisschen mit vergleichen mit diesen Schwangerschaftskurs-Wochenenden. Schwangerschaftskurs? Ja, diese Schwangerschaftsvorbereitungskurse. Ach so, ja. Ja, und das ist halt auch sehr intim und teilweise echt absurd. Und dann bist du ja auch häufig getrennt und sprichst dann halt mit den Männern oder bist halt in dieser Männergruppe, die sich also auch immer sehr versuchen mitzuteilen oder auch nicht. Und das ist halt einerseits sehr toll zu sehen, dass die halt über ihre Gefühle sprechen, ohne dann halt irgendwie die ganze Zeit einen auf Poser zu machen. Aber andererseits ist es auch teilweise alles so zum Fremdschämen, auch diese komischen Übungen und du denkst so, ey, wirklich, muss ich jetzt eine halbe Stunde an diesem Bauch rummassieren? Mhm. Und dann kommen die und zeigen dir nochmal, wie du das machen sollst und hier und denkst einfach nur so, oh nee, und links und rechts sind die dann halb am Stöhnen, weil die das so geil finden, weil die neue Atemübungen irgendwie sich erschlossen haben. Und sich wahrscheinlich das erste Mal überhaupt so anfassen, weil dann auch 2, 3 Pärchen waren, die dann halt, oh ja, aber ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt anfassen darf und so. Darf er sie anfassen? Ja, natürlich kann er. Aber warum macht er das? Denkst du, oh Gott, hatten die überhaupt Sex miteinander? Oder, ne? Und ich stelle mir das schon ein bisschen komisch vor, aber ich würde mich dann halt schon einlassen, weil, ja, ich will ja auch mal vielleicht was lernen. Und die Mädels lernen dann ja auch ein bisschen was dabei. Nein. Naja, doch. Also keiner schon. Außer Charlotte. Naja, die sind aber zum Schluss hin schon sehr, sehr fasziniert davon, was man denn machen kann. Und Charlotte sitzt natürlich da wie eine Sekretärin mit ihrem Schreibt alles Block-Stift und mit. schreibt jede Details, die sie da mitbekommt, mit. So typisch Charlotte. Die anderen lernen ja nichts dabei. Carrie sagt auch explizit irgendwie, man guckt sich das an wie ein Autounfall, weil man nicht weggucken kann. Aber ich glaube nicht, dass sie bei irgendeiner Gelegenheit dann ausprobiert, was sie da an neuem Wissen gewonnen hat. Ja, aber die sind dann schon so interessiert dabei, dass sie immer weiter vorrücken. Zumindest macht das Miranda. Und sie Ja. massiert nicht nur den Penis von ihrem Mann, sondern auch Das so sollten wir vielleicht zwischen kurz noch Anus und erklären für Leute, ja. die jetzt die Folge nicht gesehen haben. Also das tantrische Seminar handelt weniger von Theorie, sondern die Lehrerin und Dozentin holt dann irgendwann ihren Gatten rein, der sich dann nackt auf den Rücken legen muss oder es mit großer Freude macht. Und dann zeigt sie halt die Lingam-Massage, massiert ihm halt sein bestes Stück und zeigt, welche Handgriffe nötig sind. Was halt immer aus interessanten Perspektiven gezeigt wird, so dass immer irgendwas im Weg ist, was es Ja, verdeckt. Das ist auch typisch. kameratechnisch super Ja. lustig gemacht. Zumal die Frau ja jedes Mal dann, also dann dazwischen auch noch sagt irgendwie, können jetzt alle sehen? Und man denkt so, nein, ich kann nicht sehen. Aber alle anderen sitzen halt irgendwie 1 Meter davon entfernt oder so. Ich finde auch die Atmosphäre, also ich stelle mir die Situation sehr komisch vor. Weißt Ja, vor allem das Ganze geht 1,5 Stunden. Also sie massiert du? Ja! 1,5 Stunden an Ja, diesem die Typen massiert ihm herum. echt 1,5 Stunden. Das ist eigentlich Edging, oder? Es ist so. Ja, ich weiß auch nicht. Also, naja, und dann kommt sie zur Wurzelchakra-Massage und das ist so zwischen Anus und Penis, so Das diese Perineum. ja, whatever. Und dann massiert sie da halt so wild herum, sodass er dann halt dabei kommt und Miranda, die dann halt sehr fasziniert zuguckt und immer weiter vorrückt, ins Gesicht wächst. Was halt so unfassbar schlimm ist. Alle lachen und sie ist so: Warum lacht ihr jetzt? Vor allem, wieso kümmert sich niemand um sie? Ja. Wieso sagt niemand mal Entschuldigung? Was soll denn sowas? Ich gehe doch nicht zu so einem Seminar für $50 und dann spritzt mir jemand ins Gesicht. Was soll Naja, denn vielleicht war das? das ja ein Dankeschön oder so, keine Ahnung. Nein, das ist unhöflich. Eine Segnung. Sie wurde besamt. Alle tun so, als hätte es nicht stattgefunden. Vor Das ist allem, ich so. war auch kurz am Überlegen, ob sie das selbst mitgekriegt hat Ja, oder eben. nicht. Sie sieht dann wirklich so aus, als ob sie das gar nicht wüsste oder so. Aber sie selber tut jetzt auch irgendwie so, als wäre das nicht passiert. Dann drängt man so, als wäre das so ein UFO, das vorbeifliegt und man denkt, das kann Ich gar nicht sein, würde nicht wahrscheinlich da. voll den Lachanfall kriegen und dann würde ich erstmal ins Bad stürmen. Ja, vor allem der Typ, der da massiert wird, der ist halt deutlich älter. Also könnte wahrscheinlich der Großvater von dir sein. Das ist nicht so wahnsinnig erotisch, dazu zu gucken, wenn du so einen älteren Herrn da massiert bekommst und dann die Wichse noch abzubekommen. Okay, kann man machen. Ja, Ja, also wenn muss man man trotzdem. gefragt wird und es mag, ist es ja in Ordnung. Ja, klar. Natürlich. Aber ich denke mal nicht, dass sie da so drauf standen, weil die das sowieso alle schon nicht so ernst genommen haben. Ja, diese ganze Szene ist sowieso nicht ernst zu nehmen. Nee, absolut nicht. Charlotte ist ja dann auch dementsprechend sauer, weil die das alles so nicht ernst nehmen und sie ist dann halt total fasziniert davon und nimmt das halt auch mit und verwöhnt dann ihren Doktor dann damit auch. Ja, und der scheint es dann auch sehr zu mögen. Ja, der ist sehr, sehr begeistert dabei, wie man dann merkt. Und sie ist total, wie so ein kleines Mädchen, so, ach ja, ich wurschtel da jetzt rum, lü, lü, lü, lü. Eins Und zu er geht eins, da was ich total mir ab beim. aufgeschrieben habe. Setz dich jetzt um. Test bestanden. Prüfung 1A. A plus. Musterschülerin. Das nächste wäre dann Samantha. Ja, die Da sich. haben wir schon leicht drauf hingeteasert. Da kannst du ja mal weiter erzählen, wie es denn Ja. da bei Samantha vor sich ging. Also Sam erzählt, dass sie mit einem befreundeten schwulen Pärchen essen war und die bieten ihnen an, mit ihnen zusammen einen Dreier zu haben, weil sie sich überlegt haben, dass es ja vielleicht nett wäre, mal mit einer Frau Sex zu haben, warum auch immer. Und dann haben sie überlegt in ihrem Bekanntenkreis und dann kam eigentlich nur Sam in Frage, zumal sie annehmen, dass sie total gut im Bett ist. Und sie fühlt sich dann geehrt von dieser Anfrage und überlegt dann und überlegt sogar noch, als sie bei ihnen zu Hause ist und dann tritt sie aus dem Bad, um ihnen mitzuteilen, dass sie sich eigentlich das anders überlegt hat und dann stehen die beiden aber in Unterhose da und sie findet die so schön in diesem Anblick, dass sie dann sagt, ach komm, wir probieren das jetzt aus. Aber wollte sie sich das anders überlegen oder wollte sie noch mal kurz darüber sprechen, Ja, dass sie oder sich da sie so wollte drüber unsicher sprechen. Sie war? hatte jedenfalls Second Thoughts. Sie war nicht mehr so ganz dabei. Also so. Und dann, ja. Warum dieser Anblick sie jetzt dazu überzeugt, das doch zu machen, habe ich nicht so ganz verstanden. Ich finde diesen einen Typen nämlich super hässlich. Ja, der Rechte war das, Ja, glaube ich, ne? ja. Der war jetzt nicht so frei. Der linke Typ. Ja, naja, aber also so nackt sahen die ja okay aus. Also da gibt es deutlich Schlimmeres, muss man sagen. Wenn du dann halt so beide hast und auch auf Männer stehst, oh, kann schon nicht verkehrt sein. Ja, und dann fangen die halt an und da fand ich ja auch schon irgendwie diese ganze Szene sehr skurril, wo sie dann halt an den Brüsten herumlecken, über die Klamotten drüber. Ja. So. Okay, dann gehen die immer weiter runter und dann sind die an der Vagina und als hätten die irgendwas Vergammeltes gerochen, verändert sich das Gesicht und alle gucken und dann gucken sie hoch und sagen, nee, geht jetzt nicht. Also das lass uns dann lieber irgendwie was essen gehen. Lass uns ein Eis kaufen. Das ist total toll. Und Samantha so, nein, oh Gott, macht weiter, das war doch gerade so gut. Und ist dann total Ja. frustriert, weil die irgendwie gar keinen Bock mehr auf Sex haben. Wie so kleine Kinder so. Ja, stimmt. Genauso kam Fand es mir ich. auch vor, als ob sie dachten, oh komm, das spielen wir jetzt auch mal. Und dann brechen sie halt mittendrin ab, weil sie denken, ach nee, ist doch langweilig und hören auf. Ja. Lass uns lieber wieder Cowboy und Indianer spielen. Das war lustiger. Und dann war das auch mit so einer komischen Musik unterlegt. Was war das denn nochmal? Das ist mir jedenfalls aufgefallen. Okay, darauf habe ich gar nicht Es war geachtet. fast sowas wie in der Halle des Bergkönigs, irgend sowas sich ständig dramatisch steigerndes. Ach nee, das war Okay. die Puppenhochzeit, glaube ich. Na egal, alles war absurd an dieser Szene. Ja, also auch, dass sie beide so absolut gleichzeitig über ihren Körper nach unten glitten, so. Also, ja, es war alles irgendwie komisch. Ja, es wirkte sehr seltsam irgendwie so Ja. einstudiert und Ja. ja, und dass man da an den Brustwarzen herumleckt, obwohl die noch angezogen sind. Ja. Okay, ist halt sehr amerikanisch, kann man machen. Also zumindest filmtechnisch amerikanisch, ist halt alles sehr, ja, eigenartig. Und halt dieser Gesichtsausdruck wirklich, das war Gold wert, so dieses, was riecht denn hier so komisch, so nach dem Motto. Und dann, naja, das ist ja ganz hübsch, aber nee, das ist ja irgendwie nicht so, das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Lass uns mal was anderes machen. Schon irgendwie sehr eigenartig. Ja, dann haben wir noch eine Carrie-Geschichte. Carrie läuft dann herum und dann merkt sie, dass sie irgendwie gestochen wird. Zumindest denkt sie immer, dass sie irgendwie gestochen wird. Und dann fällt ihr auf, dass sie mit einer Zigarette angefallen worden ist oder beworfen worden ist von einem komischen Typi namens Patrick. Und dann kommen sie ins Gespräch. Patrick entschuldigt sich bei ihr und meint so, ja, ich kann ja nichts dafür und ich muss ja draußen irgendwie rauchen. Ich arme, ich kann ja nicht im Laden rauchen. Und Carrie kann das ja total nachvollziehen als Raucherin. Solidarität unter Rauchern, ja. Die ist furchtbar, ist so albern. Naja, auf jeden Fall Du kennst muss das ja sie. nicht. Nee, Aber zum es Glück ist nicht. so, man gehört zu Ja. einer Opfergruppe. Oh ja, ist klar, Opfer hier. Geht ja aber gar nicht. Man ist stigmatisiert, man Ja, und dann rückt näher kann man ja zusammen, auch. weil die Gesellschaft einen hasst. So ist es. Es Ja, ist ist so. klar. Ich kenne das Gefühl. Ja, ist genau. Genauso wie auch viele Männer, die weiß, hetero und in der Familie Ja, sind, es die wird immer tun mir auch alle härter. so Man leid. Die rückt werden ja immer von diesen zusammen. Homos und so immer angegafft und angeguckt und die fassen die ja auch Furchtbar. immer alle an. Ja. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall kommt es dann dazu, dass sie ins Gespräch kommen und Carrie kennt ein Café um die Ecke, was auch ein Rauchercafé ist, wo man dann auch rauchen kann. Draußen. Genau, draußen. Das Gespräch ist auch ganz toll und alles ist super und sie entschließt sich, ach, ich gebe ihm mal meine Nummer, er soll mal anrufen. Und dann ruft er mehrere Tage nicht an und sie ist dann total frustriert und hadert dann mit sich und denkt dann auch irgendwie, irgendwas ist mit ihr nicht richtig und Miranda denkt auch so, ey, was ist denn jetzt mit dir los? Nur weil irgend so ein dahergelaufener Typ irgendwie nicht zurückruft, kann doch nicht sein, dass du deine ganze Existenz dann wieder in Frage stellst. So typische Miranda halt, ne? Die das halt nicht so an sich rankommen lässt, zumindest bei den, wenn sie nicht selbst betroffen ist. Ja. Und ja, auf jeden Fall ist es dann so, dass sie diesen Typen da wieder trifft auf der Straße, wo sie ein komisches Outfit trägt, wo sie irgendwie aussieht, als wäre sie eine Prostituierte. Hey, Wirf ich jetzt mal hier so ein. Das war furchtbar. du Ich weiß, nimmst das ist das bestimmt wieder vorweg. dein Top-Outfit. aber das übergehen wir jetzt Lass ganz uns später charmant. streiten. Sie sieht ihn und überlegt kurz, drehe ich jetzt drehe ich mich jetzt um und laufe weg oder gehe ich zu ihm und sag Hallo und hau ihm mal eingeschnappt? Yes. Sie macht natürlich das Letztere und er läuft ihr hinterher und entschuldigt sich und erklärt ihr erstmal, dass sie im Village nicht das tut, was irgendwie vielleicht für alle im Village lebenden Männern, die sich mit anderen Männern irgendwie mit unterhalten. Anderen schönen Männern. Ja, schönen Männern. Danke. Also er ist nicht schwul, kurz gesagt, ja. Sondern er ist Alkoholiker und da ist so eine Gruppe, die sich trifft und naja, deswegen ruft er sie auch nicht an, weil sein Berater ihn dazu rät, hier, ich glaube, das ist auch so normal, irgendwie so ein Jahr oder so darfst du keine Beziehung anfangen. Ja, es gibt ja feste, also feste Regel, so ein festes Regelwerk, also nicht ein festes, aber es gibt so, nein, das ist von den anonymen Alkoholikern, ich weiß gar nicht, wie sehr verbreitet die in Deutschland sind. Müsste man mal gucken. Aber ich kenne aus vielen Büchern von Stephen King oder so, da ist immer sehr, die Prozeduren sehr ausführlich beschrieben, weil Stephen King da, glaube ich, auch selber sehr viel Erfahrung mit hat. Das ist ja so eine Selbsthilfeorganisation und die haben für sich selber ziemlich viele Regeln aufgestellt und haben dieses feste Regelwerk, damit man was hat, woran man sich halten kann, weil es irgendwie auch total wichtig ist, diese Struktur. Ja, wichtig, also es ist ja auch das, was man Kindern auch immer mitgibt, so feste Strukturen, ja. Morgens, mittags, abends essen und solche Geschichten und dann auch pünktlich schlafen gehen, 8 Stunden schlafen und sowas, ne? Das ist dann halt auch damit und deswegen ruft er sie nicht an, aber er ist ja so verliebt und alles ist ja so super toll mit Carrie, dass er sich dann doch mit ihr verabredet und dann haben sie sofort Sex und haben nur noch Sex. Nein, und haben die ganze haben Zeit nur noch Sex. Die treffen sich 3 oder 4 Mal und er küsst sie noch nicht mal. Stimmt, da war ja diese komische Geschichte. Genau, und sie weiß nicht warum und dann nimmt sie ihn irgendwann mit nach oben und sagt, okay, komm, wir gehen jetzt hoch und dann sagt er halt, dass er nicht weiß, wie das ist, Sex zu haben und nicht besoffen zu sein und dass er deswegen Angst hat, schlecht im Bett zu sein. Und dann stellt er halt fest, dass sie die Beste ist. Ja. Was er nicht müde wird, ihr zu erzählen, während sie es machen und am nächsten Tag machen und die ganze Zeit nur machen. Ja, und das ist halt irgendwie auch irgendwie zwanghaft bei ihm. Zumindest ist es irgendwie auch, wenn du zuguckst, nicht mehr angenehm, weil du halt merkst, wie er sie dann halt in diesen Sog mit reinzieht. Und das ist dann halt schon so übertrieben, dass sie auch nichts mehr anderes machen, außer nur noch Sex. Und das gefällt ihr ja persönlich auch nicht so hundertprozentig. Die ist zumindest nicht so ganz zufrieden. Und merkt dann halt auch, dass sie an so einen Suchtmensch geraten ist, der sich von einer Sucht zur anderen halt hangelt. Hm. Und schlägt dann halt auch vor, so, ja, lass mal kurz Pause machen, 1-2 Tage lang nicht sehen und das kann er ja dann gar nicht ab und dreht dann komplett durch, kommt mitten in der Nacht irgendwie in ihre Straße rein und fängt dann an rumzubrüllen, betrunken, weil er sich natürlich besoffen hat und sie ist ja natürlich schuld, weil er jetzt wieder zurückgefallen ist, weil er ja keinen Sex mehr gekriegt hat und zieht sich dann nackig aus und sie versucht das dann halt irgendwie noch ein bisschen zu schlichten, indem sie einen Morgenrock irgendwie rüber runterschmeißt. Auch irgendwie gedacht habe, was soll das denn jetzt für eine Aktion? Hab ich auch nicht verstanden. Als hätte er selber keine Kleider, die er gerade irgendwie in der Straße verteilt hat. Ja, und dann ist er irgendwann komplett nackt und läuft weg und hat seine Flasche weggeschmissen und schreit die ganze Nachbarschaft rund. Ja, sie überlegt, komisch, ob sie noch wen anrufen soll in der Szene oder ob sie die Polizei ruft und ruft dann aber nicht die Polizei. Und ich dachte die ganze Zeit, ruf seinen Sponsor an. Sie kennt den Sponsor bestimmt nicht. Nee, aber sie hätten da vielleicht vorher mal drüber sprechen sollen. Also normalerweise kennt man dann auch den Sponsor, wenn man jemanden Ja, aber kennt. Auch nur, wenn du tatsächlich irgendwie so involviert bist, weil ich meine, der Sponsor hat ja selbst gesagt, mach das nicht. Na gut, ich weiß nicht, wie lange sie zusammen waren. Ne? Ich glaube, dass er stimmt, er sagt I love you an irgendeiner Stelle und dann dreht sie ja durch, weil das erst 1,5 Wochen nach dem Kennenlernen ist oder so. Genau, das ist also sie kennen sich nicht lange, das stimmt. Aber wenn er ihr I love you sagt, ich finde, dann kann er ja auch sagen, wer sein Sponsor ist oder ihr die Nummer geben. Aber er rechnet ja wahrscheinlich nicht mit einem Rückfall oder so, jedenfalls. Natürlich nicht, wie alle Süchtigen nicht damit rechnen, wieder zurückzufallen, weil das ist ja eigentlich auch Ziel, du willst ja nicht irgendwie sowas besuchen, um dann halt wieder rückfällig zu werden. Ja, aber man etabliert ja normalerweise ganz viele Strukturen für den Fall, dass man rückfällig wird. Also ja, weiß ich nicht. Ja, aber er hat ja auch noch nicht mal das ganze Jahr durch, also nee, genau. Er ist halt auch noch nicht gefestigt, das merkt man ja darin, dass er sich dann halt von einer Sucht zur nächsten dann hangelt, ne? Und ist halt nicht schön und auch so dieses ganze Das ganze Thema wird ziemlich flapsig abgehandelt in der Folge. Ja. Also ich und sie bringt auch einen ganz, ganz furchtbaren Satz, finde ich. Also den man eigentlich mehrere. Ja, also dieses, ich liebe Alkoholiker, ich wäre Ja, gerne auch einer. oh, genau, Wie gesagt, Entschuldigung, Ed. das ist Sag ihn furchtbar. nochmal richtig. Ich wollte ja nicht Ja, gleich das ist. reinfallen. Ich wäre auch gerne drogensüchtig. Da hat man ja so viele irgendwie Bekannte, die das ja auch gemacht haben. Die sind auch alle prominent und so, ne? Die ganzen prominenten Leute nehmen ja alle Drogen. Das ist ja super. Ja. Hätte ich auch mal so einen Absturz oder so mitmachen. Vielleicht bin ich dann ja auch noch kreativer. Ja. So nach dem Motto. Und das war, fand ich echt schon daneben. Also da beschwert er sich dann zurück mit demselben Satz, den sie ja damals, also beim Kennenlernen gesagt hat, als er sie anschnippt, sie sich verbrennt und er dann einen Witz über das Verbrennen macht und sie dann irgendwie sagt, not funny yet, also so im Sinne von too Genau. soon. Also noch ist es nicht witzig, der Schmerz tut noch weh und als sie Ja. den Satz zu ihm sagt, antwortet er dann ja auch irgendwie, das ist jetzt noch nicht witzig, weil ich bin noch keine 11 Monate trocken, ich kann noch nicht über Alkoholikerwitze lachen. Ja. Das war wirklich sehr geschmacklos von ihrer Seite. Ja, absolut, ja. Ja, das ist, Und sie also geht diese auch am ganze Schluss Geschichte ist nicht auch super besonders gemacht. souverän damit um und ich bin im. Und dafür, dass sie dann sagt, ach nee, das ist gar kein Problem, dass du Alkoholiker bist, das würde ich jetzt so, also das spricht vielleicht darüber, dass sie die Erfahrung noch nie gemacht hat oder so, dass sie da So ein bisschen typisch naiv unreflektiert, wirken. wie sie ja auch ist, wie wir es ja mitbekriegt haben bei ihr, nachdem sie ihre Therapie da einfach unterbrochen hat, obwohl sie Ja, eigentlich stimmt. Mit richtig gut Psychothemen hat war. sie es nicht so. Ach, das ist egal. Also, sorry, das ist. Dafür, dass sie eine Kolumne schreibt über Menschen und Psychologie. Ist sie da total, also jedes Mal, wenn das Gespräch irgendwie Richtung Psychologie geht oder Psychiater oder so, dann ist sie die Erste, die das redet, aber sie würde es selber nie machen. Ja, genau. Ach Naja. ja, Also jedenfalls genau. sorgt sie dafür, dass er wieder rückfällig wird und dann lässt sie ihn draußen stehen. Und dann ist das Ja. Kapitel Patrick auch vorbei. Also eigentlich ist sie echt furchtbar. Sie ist so eine Big. So grausam, Ja, sie echt. weiß das Stört die nämlich. Leute und dann haut sie einfach ab. Ja, Vaughn hat bestimmt auch nie wieder Sex in seinem Leben. Wieder nicht dann. Reihenweise Oh hinterlässt sie Gott. Wracks. Welches Top-Outfit hast du dir für diese Folge ausgesucht? Also in dieser Folge gibt es irgendwie eine ganze Reihe von Top-Outfits. Also es gibt überhaupt ganz viele extreme Outfits. Es gibt auch ganz viele ganz hässliche. Oh ja. Nun, da du das Straßenprostituierten-Ensemble schon angesprochen hast, entscheide Oh ich mich für Gott. Sams lachsrotes Kostüm, was sie am Anfang anhat, als sie mit Carrie die Straße runtergeht und über guten und schlechten Sex spricht. Da hat sie so das so ein ja, halt ein Kostüm, ne? So ein Rock, glaube ich, ist es, und ein Jackett an. Und das ist Ja. in so einem krassen Lachsrot. Eigentlich finde ich Lachsrot überhaupt nicht schön, aber in dem Fall ist das total cool. Fandest du, das ist Lachsrot? Das war doch so ein Der richtig Rock war noch knalliges ein bisschen Rot. heller. Also das Jackett war irgendwie rot. Wir können das vielleicht Koralle oder so. Und der Rock war dann Koralle wäre in ja auch so. mehr so in Richtung Rosa, oder? Ja, gut, keine Ahnung. Naja, wie dem auch Also sei, es ist irgendwie mit alles so so ein einem rotes Neonrot. Outfit. So ein krasses. Krasse Töne und die fand ich voll Mhm. schön. Ja. Ja, unter anderem. Du? Ja, das war auch mein Lieblingskleid, Oh, also Entschuldigung. beziehungsweise Outfit. Ich habe aber, ich kann jetzt mal aber ein anderes nehmen. Und Ja. zwar hat auch Carrie ein blaues Kleid an. Auch Das ist super. auch ein sehr, sehr schlichtes Kleid. Bei dem Kaffee Fand ich mit auch sehr Patrick, ne? hübsch. Bitte? Bei dem Kaffee mit Patrick. Genau. Wo sie angeschnipst wird, auch Genau. mit Und dann dem später, wenn sie sich Zigarette. wieder mit ihm trifft, hat sie noch so ein buntes Kleid an. Das finde ich auch voll schön. Das zweite Mal. Ach so, genau, das war das. Entschuldigung, ich lese hier gerade den Text aus meinen Notizen und das ist natürlich das Prostituiertenkleid, was du schon erwähnt hast. Das fand ich wirklich Ja. schön. Okay. Das mochte ich. Vor allem dieser Gürtel war so geil. Was ist denn dein Worst Outfit in dem Ganz am in Anfang, dieser Folge? Carrie steht in der Küche und unterhält sich mit Charlotte und man sieht erst das Oberteil und da dachte ich, oh, das sind Farben und Muster, die schon auf ein Worst Outfit schließen lassen. Gleich in der ersten Szene sozusagen. Oder zweiten zumindest. Zweite Woche. Und dann zoomt es raus und dann ist es irgendwie so ein Kleid, das dann irgendwie auch noch super lang ist und so ausgebeult und so sieht aus wie, weiß nicht, also so slowakische Bauernschick oder so. Ohne jetzt Slowaken zu näher nahe treten zu wollen. Ja, wenn du es nett sagen möchtest, es gibt ja diese Desigual-Marke. Die haben ja auch Ah! immer sehr Stimmt, die patchwork-artige haben auch und sehr so, bunte genau. Sachen. Wobei das natürlich Aber es ist noch nicht mal schön so geschnitten. Dieser Schnitt ist total furchtbar, weil es sich so furchtbar ausbeult wie so ein Sack und unten wieder zusammengeht oder so. Und die ist viel zu lang oder zu kurz und die Länge stimmt überhaupt nicht. Und alles darin schreit irgendwie, Worst Outfit! Nach mir kommt nichts Schlimmeres mehr. Und das stimmt. Also, und das ist echt in der zweiten Minute oder so. Okay. Naja, und dann kommt nämlich mein Worst Outfit. Mein Worst Outfit ist nämlich ihr Prostituierten-Outfit. Dieses Blumenkleid und diesen dunkelfarbenen Gürtel. Es ist so schön! Und dann diese ganzen Goldverzierungen. Es ist wie ein zusammengebundener Regenbogen. Ich weiß gar nicht, was du dagegen hast. Es sieht aus, als würde man damit hervorragend Salsa tanzen gehen können. Also ich. Nein. Nein. Nein. Außer man ist professionell unterwegs, dann wahrscheinlich, ja. Professionell Salsa. Nein, professionell anders. She's a professional. Ja, in bestimmten Situationen ist sie das wahrscheinlich, aber ich glaube, in dieser Situation war sie keine Professional. Ja, wie ist denn dein Lieblingszitat in dieser Folge? Sam wieder, also die ist echt, die läuft auch in dieser Folge zu Hochtouren auf. Mhm. Als die vier sich über den tantrischen Kurs unterhalten, da sagt, nachdem Charlotte den Titel des Kurses genannt hat, sagt Sam zu Charlotte, wie ich den Mann erfreue? Den Scheißkurs könnte ich selbst unterrichten. Wie ich den Mann erfreue? Den Scheißkurs könnte ich selber unterrichten. Von mir aus. Das fand ich sehr lustig. Ja, das war großartig, ja. Das ist auch so typisch neue Samantha. Richtig schön straightforward und sehr selbstbewusst und super. Ja, mag ich auch ganz, ganz gern. Also, es ist auch wieder so schwierig. Ich kann mich kaum entscheiden. Das ist so grausam. Aber ich nehme die Szene. Ach, welche nehme ich denn? Scheiße, ist das schwierig. Vielleicht sollten wir den Zuhörenden einfach empfehlen, die ganze Folge zu gucken. Ja, ja. Das sagen wir nicht oft genug. Ja, das müssen wir tatsächlich, also häufiger sagen, also guckt euch die Folgen an, die sind wirklich großartig, sehr lustig. Die Art und Weise auch, wie die Mädels halt aufeinander irgendwie reagieren, ist auch großartig. Gut, dann nehme ich mal auch tatsächlich eine Szene, die mit den Mädels zusammen irgendwie spielt. Und zwar sagt dann irgendwie Charlotte, dass ich mies im Bett bin, bedeutet nicht, dass ihr auch mies im Bett sein müsst. Und dann kommt auch noch ein paar andere Sachen, die dann gesagt werden in dieser Runde. Patrick und ich, die ganze letzte Nacht, wir haben gar nicht. Nein, hör nicht auf, das macht nichts, bitte. Dass ich mies im Bett bin, heißt nicht, dass wir alle es sein müssen. Okay, zum letzten Mal, du bist nicht mies im Bett. Ach, meinst du, ist ein Mann dir schon mal eingeschlafen, während du es mit ihm gemacht hast? Ich bin mal eingeschlafen, während ein Mann es mir gemacht hat. Das kam von den Drogen. Schon in Ordnung. Ich bin reif genug, um zu verstehen, dass ich mich zwar auf manche Sachen gut verstehe, wie Accessoires, aber ich brauche eventuell Hilfe bei anderen Dingen, wie Ficken? Beim Liebesakt. Und also mache ich einen Kurs. Einen Fick-Kursus? Nein, einen tantrischen Sex-Workshop. Hauptsache, du trinkst kein verdächtiges Kool-Aid und Finger weg von den Nikes. Das fand ich super großartig, lustig, weil das halt auch so, ja, da merkt man halt wirklich, dass Charlotte sie die ganzen Mädels so mehr oder weniger auch verunsichert und dann alles auf die rüberschwappt, bis hin zu Samantha, die dann auch irgendwie sich total unsicher ist, nachdem die beiden Schwuppen sie dann aus dem Bett geworfen haben. Also das fand ich sehr, sehr lustig. Ja, und mit einem Satz möchte ich noch erwähnen, die armseligste Miranda-Geschichte, die es je gab. Miranda bezieht ihr Bett neu. Ich dachte, das will noch irgendwo hin. Irgendwie hat sie doch mit Carrie gesprochen und Carrie meinte, sie hat irgendwie ein neues Prinzip. Das klang irgendwie so super esoterisch. Wenn man muss das Bett so machen, dass man sich reinlegen will, dann kommt auch der Mann, der sich reinlegen will oder so. Ich dachte, da wird noch irgendwas draus. Es endete damit, dass sie einfach in ihrem neu bezogenen Bett saß und immer noch geistesabwesend Spermaflecken wegwischte von ihrem Gesicht, während sie las. Das war die ganze Story. Und sie legen Taschentücher, die da irgendwie Bett liegen. Wäre sie Teenager, wüsste man, was sie damit gemacht hat, aber sie macht genau das, was ein Teenager macht, war anders. Dachte ich so, ja. Aber ich meine, ich finde, dann hätten sie das Fass auch gar nicht aufmachen müssen. Das war irgendwie, am Anfang gab es so einen kurzen Teaser und ich dachte, oh, was wird denn das jetzt? Und dann im Laufe der Zeit habe ich rausgefunden, dass ich in der Zusammenfassung jedenfalls Miranda nicht erwähnen brauche. Okay, dann lassen wir es damit jetzt auch, weil mehr gibt die Geschichte auch nicht her. Ja, was ist denn deine Bewertung für die Folge? Ich gebe ihr 2 und ich gebe ihr nur 2 Stanfords wegen der vielen schönen Outfits und wenn man sich und lustigen und komischen Outfits. Ich fand alle Geschichten total drüber. Also die waren alle so. Also dieser Tantra-Kurs war total albern und dann hast du die Patrick-Geschichte, bei der einem Alkoholiker eigentlich ziemlich Unrecht getan wird, also dem Krankheitsbild, so wie auch ja. dem Typen selber. Und ja, weiß ich nicht. Und auch die Geschichte mit Sam war irgendwie, also ich meine, das, ja. ja, also maximal 2. Es war alles irgendwie okay. Ganz komisch. So ja, ich bin auch dabei mit 2, denn ich muss auch sagen, also was mich halt so ein bisschen abgeschreckt hat, war tatsächlich diese Szene zwischen Carrie und den Alkoholiker und wie runtergespielt das Ganze wird. Und ja. Sie nimmt das überhaupt nicht ernst, nee. Dabei ist das echt ein großes Problem für ihn dann ja auch, ne? Weil sonst würde er halt auch keinen Kurs irgendwie anfangen. Und dass sie ihn da halt so rauszieht, oh Gott, ich lasse jetzt gerade nebenbei Sex and the City laufen, jetzt hat sie gerade diese Prostituierten-Outfit an. Das ist so noch schlimmer, als ich jetzt gerade gedacht habe. Ah, okay. Ja, zwei Stanfords von 2 aus den bekannten Gründen. Okay. Gut, dann haben wir es wieder geschafft. Wir haben mal wieder überzogen. Das war Folge Nummer 16, Staffel Nummer 2. War es schön für dich? Ja, es war sehr schön für mich. Das freut mich doch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Nils. Tschüss, Chris.